Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Schlaf, beziehungsweise Schlafen. Ich möchte alles von euch wissen rund um das Thema Schlafen. Beispielsweise, seid ihr schon mal schlafgewandelt? Was war bisher euer erotischster Traum? Habt ihr ultimative Ein- oder Durchschlaftipps? Wie schlaft ihr am liebsten? Habt ihr vielleicht skurrile Zu-Bett-Geh-Rituale? Oder was war bisher euer schlimmster Verschlafer? Habt ihr schon mal so richtig verschlafen und dadurch ist euch irgendeine ganz tolle Sache den Bach runtergegangen? Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Zum Thema Schlaf und Schlafen. Die erste Anruferin heute Nacht, Brigitte, 32 Jahre alt. Hallo? Ja, Brigitte. Ja, hi Jürgen. Hi. Folgendes zum Thema Schlaf. Ja. Ich habe ein Schwangerschaftskissen und das Schwangerschaftskissen begleitet mich seit 3 Jahren. Ich habe auch einen Partner, der begleitet mich auch in meinem Bett. Moment. Du hast ein Schwangerschaftskissen? Ja. Muss ich wissen, was das ist? Das ist ein Schwangerschaftskissen, wenn ich zum Beispiel gebäre. Ja. Wenn du zum Beispiel gebärst, ja? Also wo du so den... Ich liege mit meinem Rücken, mit meinem Kopf und ich so verkrampft bin. Also wo genau liegt das Kissen? Unterm Rücken? Es liegt unterm Rücken, kann unterm Po liegen, zwischen den Beinen. Ja. Es kann, auf Kopf einfach nur liegen zur Erhöhung. Ja. Und ich knuddel mich da gerne rein. Kann jeder sein Kissen Schwangerschaftskissen nennen? Nein, das geht nicht. Das muss man kaufen im Sanitätshaus. Ach, das ist ich habe keine Ahnung. Also es gibt so ein richtiges Produkt. Da sind kleine Perlen drin, die verrutschen und die passen sich dem Körper an. Ah ja, wie nett. Also so etwas hast du. Ja, gibt auch mit Märchen, Bärchen und. Ja. Ja. Ja, das ist also dein unbedingtes Ritual zum Schlafen, dieses Kissen. Richtig, das brauche ich überall, wo ich hingehe. Auf meiner Couch, im Bett. Ah ja. Und wenn ich bei meinen Kindern schlafe. Ja. Und wenn du schon zum Beispiel eine Reise in den Urwald machst oder so, nimmst du das Schwangerschaftskissen. Auf jeden Fall. Ehrlich, das würde ich sogar um den Baum wickeln und mich drumlegen. Hat das irgendwas wirklich mit einer Schwangerschaft zu tun gehabt? Ja, auf jeden Fall. Das habe ich mir gekauft. Ich habe im 6. Monat entbunden. Ja. Der Kaiserschnitt musste vorzeitig ins Krankenhaus. Ja. Und habe ein 600 Gramm Baby bekommen. Und musste danach auch noch lange Zeit im Krankenhaus bleiben. Ja. Und klar, durch den Kaiserschnitt bedingt. Und wo ich zu Hause war, fühlte ich mich natürlich enorm geborgen da drin. Mhm. Und Mein Partner ist auch sehr fasziniert von dem Kissen, ja, weil man das natürlich auch zum Beischlaf benutzen kann. Zum Beischlaf? Ja, wenn man den Po hochmachen möchte. Ach so. In der Kügelchen. Wie interessant, ein Schwangerschaftskissen mit Kügelchen zum Beischlaf. Ja, warum und nicht? Mein Partner, dann habe ich noch eine kleine Macke. Mein Partner, es ist so, vielleicht liegt es daran, ich bin mit 5 Jahren einmal missbraucht worden. Mhm. Und es liegt daran, ich mag keine Enge. Ja. Und diese Enge heißt für mich, mein Partner liegt mir nicht zwar in seinem Bett, aber auf der anderen Seite, sodass er mich nicht umarmen kann. Mhm. Dafür habe ich aber mein Kissen. Mhm. Und mein Kissen, das ist meine Geborgenheit. Das ist deine Geborgenheit und dein Partner akzeptiert das auch so. Der akzeptiert das voll. Ja, ja. Mir wurde vorhin in der Redaktion gefragt, ob wir auch Sex miteinander haben. Und dann sage ich auf jeden Fall. Ja, das hast du ja gerade schon erzählt. Ja, also mit dem Schwangerschaftskissen zusammen. Dann, ne? Ja, naja, klar, auch mal ohne. Ne? Mal ohne, aber ist schon klar. Aber ja, ganz gut. Ne? Wie teuer ist denn so ein pfiffiges Schwangerschaftskissen? 99 Mark und der Überzug 39. Kann man das denn auch waschen? Ja, auf jeden Fall. Man, ne? Also in die Waschmaschine. Ja, die Waschmaschine. Ich habe ja auch lange Zeit so einen Kissentick gehabt. Ich habe, Jahrzehnte immer so ein kleines Kissen, so ein ganz kleines Kissen bei mir gehabt. Damit musste ich einschlafen. Genau, und am Arm oder man hat den Kopf drauf. Ja, immer auf dem Kopf, also für den Kopf. Ne? Mittlerweile ist es irgendwie verschütt gegangen und ich habe aber auch als Ritual, ich habe immer 3 Kissen im Bett liegen. Ja, ich habe auch. Also ich bin ein Kissenfetischist. Ja. Ja, wir haben wieder was gelernt. Ich weiß auch jetzt, was ein Schwangerschaftskissen ist. Und vor allen Dingen, das Gute daran ist auch, man kann es sich wirklich auch, wenn man mal, sag ich mal, jetzt den ganzen Tag gestanden hat, ja, und man hat Wasser unten in den Beinen gesammelt. Was ja oft vorkommt. Richtig, ja, das nennt man Ödem. Ja. Dann legt man sich das ins Bett und es läuft auch tatsächlich schön ab. Ne? Also man kann es für alles gebrauchen. Ein universales Kissen. Genau. Tolle Sache. Danke für den Anruf, Brigitte. Ja, mach's gut. Danke, mich auch. Tschüss. Jetzt begrüße ich Christian und Christian ist 22. Hallo Domian. Ja, schlafen. Ja, mein Thema ist eigentlich eher schlaflos. Schlaflos? Schlaflos. Aha, erzähl. Ich schlafe jetzt seit ziemlich, genau 5 Jahren ziemlich regelmäßig immer einen und selben Traum. Ja. Und ist eigentlich eher ein Albtraum. Mhm. Und Erzähl ihn mir. Ich habe immer das Gefühl, also es ist immer der gleiche Traum, zwar verfolgt mich jemand und zwar in so einer Mönchskutte ohne Gesicht. Also es verfolgt dich jemand. Es verfolgt dich jemand in einer Mönchskutte ohne Gesicht. Ganz genau. Wo verfolgt er dich? Das Ganze spielt sich meistens in einem ziemlich hell beleuchteten Treppenhaus ab. Und du läufst runter oder hoch? Ich laufe meistens runter, ich laufe weg vor diesem Kerl. Oh, schreist du währenddessen? Wie mir gesagt wird, ja. Nee, im Traum meine ich. Im Traum nicht. Sagt dieses Wesen etwas? Gar nichts, absolut nichts. Es läuft einfach hinter mir her und es versucht immer mich zu packen. Und du hast die Assoziation, dass es den Tod symbolisiert? Denke ich, ja. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wie endet denn dieser Traum immer? Enden tut er eigentlich damit, dass ich versuche, in diesem Traum krampfhaft wach zu werden. Mhm. Teilweise das Gefühl habe, ich bin wach, ich bin in meiner gewohnten Umgebung, also wache in meinem Bett auf. Mhm. Und dieser Traum geht weiter. Wie, der Traum geht weiter? Der Traum geht weiter dadurch, dass dieser Kerl auf einmal vorm Bett auftaucht. Die Sorge hast du? Nein, das ist so. Ich dachte, das Gefühl, ich bin wach, aber in Wahrheit schlafe ich wahrscheinlich noch. Ich werde halt erst kurz danach richtig wach. Mhm. Und das ist immer das gleiche Ritual? Das ist immer dieses gleiche Ritual. Und wie oft gibt es diesen Traum? Also, ist zeitlang gewesen, dass ich das einmal die Woche teilweise hatte. Mhm. Dann ist mal wieder ein bisschen Ruhe, dann kommt er wieder regelmäßiger. Mhm. Aber das Ganze jetzt seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Dann ist die Nacht natürlich... im Eimer. Diesem Eimer, kann ich mir vorstellen. Dann sitze ich meistens immer zusammengekauert, irgendwie in der Ecke, ich muss überall das Licht anmachen. Mhm. Das war schon so schlimm gewesen, dass ich hinterher unter die Dusche gehüpft bin. Auf jeden Fall ist dann... Schweißgebadet warst du auf. Ja. Mhm. Hast du irgendeinen Ansatz, einen Interpretationsansatz? Absolut null. Absolut null. Mhm. Ich hatte mal schon mal gefragt, ob da irgendwie ein Schlüsselerlebnis gibt oder so. Nicht, dass ich wüsste, absolut null. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung von Traumdeutung. Aber ich habe mir auch noch nicht deuten lassen. Aber ich bin sicher, dass wir unter den Zuschauern einige Menschen sicher haben, die ein bisschen sich damit auskennen oder dieses als Hobby vielleicht sogar betreiben. Vielleicht kann der eine oder andere sich heute Nacht noch bei uns melden und versuchen, deinen Traum zu deuten. Das wäre klasse, das wäre absolut gut. Ja, ich meine, 5 Jahre plagt dich das ja schon. Und interessant ist es ja, dass es immer derselbe Traum ist. Es ist ewig und immer der gleiche Ablauf. Hat dieses Wesen, diese Mönchskutte bis auf die Erde, ist die ganz lang? Ich denke ja. Und agiert das Wesen irgendwie, während es hinter dir herläuft? Also es versucht immer mich zu greifen. Mh, aber mich zu greifen. Immer wortlos, ne? Ja. Was auch auffällt, ist halt, dass diesen Traum, diese Stelle, wo ich das abspiele, dieses Treppenhaus, immer wieder von vorne beginnt. Es hat also kein Ende. Kennst du dieses Treppenhaus denn? Nein, auch nicht. Also es ist kein Treppenhaus, was du aus dem realen Leben kennst. Nein. Berührt dich dieses Wesen schon mal im Traum? Oder versucht es nur immer? Es hat teilweise immer schon mal Kleidungsstücke von mir. Also es hat mich schon mal festgehalten. Ach so, ich habe geschafft, wieder wegzukommen. Mhm. Wie gruselig. Das ist... Wie gruselig. Also, vor allem, also die Nacht ist dann absolut gelaufen. Bleib doch im Traum einfach mal stehen und frag das Wesen, was willst du eigentlich von mir? Ich weiß nicht, ob ich das in der Situation... weiß nicht. Nimm dir das doch mal vor. Was meinst du, wie angstvoll das Wesen plötzlich abhaut? Dann rennst du hinter dem Wesen her. Wahrscheinlich. Und du hast deine Ruhe. Und das Wesen wacht irgendwo schweißgebadet auf. Das wäre gut. Dann hätte dieser Traum vielleicht endlich mal ein Ende. Also Christian, wir rufen jetzt mal die Traumdeuter unter dem Domian Publikum auf. Vielleicht hat der eine oder andere Idee, was dahinter stecken kann. Und du bleibst mal am Apparat, vorm Apparat und spitzt die Ohren. Okay. Okay? Alles klar. Tschüss, Christian. Danke dir. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Dani. Ja, hallo. Dani ist... eine junge Frau? Ja, genau. Und sage und schreibe 20 Jahre alt? Ja. Stimmt, ne? Ja, seit vorgestern. Hey, darf ich dir recht herzlich nachträglich gratulieren? Ja, gerne. Alles Gute, viel Glück. Dankeschön. Ja, unser Thema Schlafen und Schlaf. Also wie bei meinem Vorredner ist mein Thema auch eher schlaflos. Mhm. Und das liegt an netten Besuchern, die jede Nacht... zu mir kommen. An netten Besuchern? Ja, oder die ich eigentlich eher weniger nett finde. Wer kommt denn zu dir? Und zwar bin ich vor einem halben Jahr hier eingezogen und habe nach 2 Monaten festgestellt, Das ist in dieser Wohnung Kakerlaken. Ja. In Deutschland genannt Küchenschaben. Brich es nicht aus, wie ekelhaft. Ja, finde ich. Mich schaudert. Ja, mich auch. Mein Freund leider nicht. Der findet das gar nicht so schlimm, weil der ist ein sehr naturverbundener Mensch und der hat weder Angst vor Spinnen, noch vor Würmern, noch vor sonst irgendwas. Pass auf, ist das so eine Apartmentwohnung? Ja, genau, also eine Zwei-Zimmer-Apartment. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem vermutlich großen Haus? In einem sehr großen Haus. Wahrscheinlich in einem Hochhaus? Genau. Ja, wie viele Stockwerke? Ach, nur fünf, aber fünf. Das reicht schon. Ja, das reicht dann schon. Und wie genau hast du das bemerkt, dass du diese Mitbewohner hast? Ja, und zwar kommen diese Viecher ja immer nur nachts raus. Mhm. Und ich bin halt irgendwann nachts zu einer Party gekommen und dachte, was krabbelt da, als ich das Licht angemacht habe. Ja, und wo krabbelt es da? In der Küche natürlich. In der Küche, mhm. Und ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht, weil es war, weiß ich nicht, Ende September oder so. Und wir wohnen direkt in der Nähe des Waldes und ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Mhm. Und naja, als das dann aber im November, Dezember, wo... Ja, Moment. Du hast die Tiere dir doch angeguckt. Ja, ja, aber und ich habe ja vorher noch nie eine Kakerlake gesehen. Ich bin sehr sauber. Ach so. Und es gibt ja diese Vorurteile, dass es die sowieso nur in südländischen Ländern gibt. Und dass man auch sehr unsauber sein muss, um die zu haben. Mhm. Aber das stimmt alles so, gar nicht. So, irgendwann war dir klar, dass du Kakerlaken in der Wohnung hast. Als das eben häufiger passierte, als die Käfer im Winter immer noch nicht tot waren. Nun vermute ich ja mal, dass die nicht nur sich in der Küche aufhalten, sondern vielleicht auch mal in der Schlafzimmer wandern. Ja, ganz genau davor habe ich nämlich Angst. Und genau das ist das Thema, warum ich nicht schlafen kann. Aber es ist noch nicht geschehen. Du hast noch keine im Schlafzimmer gesehen. Ja, nicht im Bett, aber im Schlafzimmer schon. Wo denn im Schlafzimmer? Auf dem Teppichboden. Wow. Wie, hast du ein Bett mit Beinen oder schläfst du auf der Erde? Nein, ich schlafe im Hochbett. Im Hochbett. Na Gott, die können auch da hochklettern, ne? Ja, die... ganz genau. Ja, und jetzt bin ich halt bemüht, also ich lasse kein dreckiges Geschirr mehr rumliegen und... Ja, nee, du musst was ordentliches unternehmen. Du musst einen Kammerjäger bestellen. Ja, mein Vermieter möchte den aber nicht zahlen, weil das hat ja nicht in unserer Wohnung angefangen. Die gibt es halt in jedem Apartment. Wir haben uns auch mal mit den Nachbarn zusammengesetzt. Mhm. Und, naja, der Vermieter, denke ich mal... Ja, weigert sich doch sehr, den Kammerjäger zu bezahlen, weil das müsst ihr im ganzen Haus machen. Ja, müsst ihr euch erkundigen. Geht zum Mieterschutzbund. Ja, also ich habe jetzt... Lasst euch da beraten. Das ist ja eine absolute Sauerei. Also ich zahle schon 20% weniger Miete und mein Freund ist damit sehr, sehr einverstanden. So, jetzt erzähl mir mal von deinem seltsamen, skurrilen Freund. Dem macht das nichts aus? Nee, wir zahlen halt jetzt, weiß ich, 200 Mark weniger Miete. Das sind für jeden 100 Mark im Monat und damit ist er sehr zufrieden. Aber mir ist mein Schlaf irgendwie wichtiger. Ja, sag mal, wie ist das denn da? Heißt das, dass du wirklich kaum nachts richtig durchschläfst? Aus ja, Angst, ganz genau. Die können kommen. Ganz genau. Und wenn ich nachts aufwache, das Erste, was ich mache, ist, ich gehe in die Küche, mache Licht an und schlage alles tot, was sich bewegt. Mhm. Aber ich hoffe nicht deinen Freund. Nein, mein Freund. Der bewegt sich aber im Schlaf auch nicht. Achso, der schläft ja auch nicht in der Küche. Nein. Und an die Großen traue ich mich überhaupt nicht dran. Die Kleinen, die schlage ich mit dem Schuh tot, aber die Großen, da schreie ich ihnen dann immer aus dem Bett und dann sind die meisten schon wieder weg. Und wenn er so ein Tierfreund ist, wird er die wahrscheinlich gar nicht totschlagen. Doch, ne? Das macht er doch auch. Tot. Mhm. Also, nee, dann hast du aber die ganze Matsche und Pampe da in der Küche. Ne? Ja, aber das wischen wir ja weg. Ja, aber das ist halt einfach dieser fürchterliche Druck. Ja, ja. Also ich würde es da, glaube ich, keinen Tag mehr lange aushalten. Ja, ich will jetzt nicht da den Mut letztendlich wegsprechen, aber kann deinen Freund auch überhaupt nicht verstehen. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich möchte auch unheimlich gerne ausziehen. Mhm. Unheimlich gerne. Das Problem ist nur, wir ziehen im Sommer wahrscheinlich sowieso aus, weil er die Stadt wechseln wird. Weißt du, wenn ich mit dir bekannt wäre, ne, würde ich gar nicht gern zu Besuch kommen. Nein, ich würde überhaupt nicht zu Besuch kommen. Weil ich denken würde, hey, schleppst du da noch was raus aus der Wohnung und mit in die eigene Wohnung rein. Ne? Das sind ja nicht viele. Ja, aber wenn man ein Pärchen hat sich schnell irgendwo in der Tasche versteckt oder so. Ach, die sind ja total menschenscheu. Die kommen ja, wie gesagt, nur raus, wenn es dunkel ist. Und ich habe eigentlich keine Freunde da, wenn es dunkel ist. Naja. Also wenn, dann habe ich Licht an. Also, aber es ist halt auch, wenn man nachts so ein bisschen mal, naja, intimer werden möchte. Mhm. Und wenn man jetzt ganz genau während der Nacht kommen die raus. Also ich lasse ja fast nur noch Licht brennen, überall. Mhm. Ach, das ist die beste Abwehr, ein Licht. Also du sollst dann vielleicht von deinem Hochbett aus von oben so Scheinwerfer nach unten strahlen. Ich habe schon so eine Schlaflampe, also eine Leselampe, die ich dann immer nach unten blende. Also diese Kakerlaken nehmen dir sogar den Spaß am Sex. Mhm. Ja. Du kannst dich gar nicht gehen lassen, weil du immer Angst hast, da kommt gleich ein Krabbelkäfer. Wenn es dunkel ist, wenn ich dann die Lichter anlasse, du Arme. Geht das schon. Du Arme. Spätestens jetzt müsste dein Freund auch hellhörig werden. Ja, das stimmt. Mann. Also im Sommer wollte er eh ausziehen? Ja, nein, also, ja genau, wir wollen eh ausziehen, weil er um die Stadt wechseln muss. Aber bis zum Sommer ist es noch lange, ne? Ja, das denke ich auch, aber er sagt halt immer, das lohnt sich jetzt nicht. Wir haben halt 3 Monate Ach, der klingt aber schrecklich vernünftig. Und ja, aber wir haben halt 3 Monate Kündigungsfrist. Ja, egal, bei sowas. Also ich könnte es nicht aushalten. Ich würde an der Stelle auch nicht schlafen. Ich würde den Ekel schlecht hinkriegen. Ja, deswegen gucke ich fast jede Nacht Domian. Ich meine, das ist eine gute Seite der Kakerlake. Ne? Ich muss ja den Kakerlaken eigentlich dankbar sein, dass ich so eine nette Zuschauerin mehr habe. Ja, eine ganz treue. Dani, also dann halt jetzt irgendwie durch. Wir versuchen dich bei Laune zu halten, immer eine Stunde nachts, damit du die bösen Kakerlaken vergisst. Ja. Und vielleicht geht's ja gut. Ach, das hat so richtig gut getan, dass jemand mich verstehen kann. Sag mal deinem Freund, dass ich deinen Freund überhaupt, dass ich ihn überhaupt nicht verstehe. Okay, werde ich überhaupt nicht. Aber ansonsten verstehe ich ihn schon ganz gut, dass er mit dir befreundet ist. Okay, danke. Tschüss, Dani. Tschüss, mach's gut. Es ist jetzt am Telefon ein Mann, der heißt Bernd und ist 45. Also, hallo Domian. Hallo Bernd. Ich bin 25, nicht 45. Entschuldigung. Kein Problem. Nein. Also, bei mir geht's um außerkörperliche Erfahrungen im Traum. Außerkörperliche Erfahrungen im Traum. Also, ich muss da mal anfangen. Ich sage mal einfach gerade nochmal für all die Leute, die gerade zugeschaltet haben. Wir unterhalten uns heute hier im 1Live-Talk Radio Domian über Schlaf. Um Themen rund um den Schlaf und um Schlafen. Bernd. Also, wie gesagt, es hat angefangen. Ich habe mir so ein Esoterikbuch gekauft und darin sind mehrere Sachen drin gestanden, zum Beispiel Reinkarnation und Leben nach dem Tod. Und da bin ich auch auf ein Kapitel gestoßen, das hat geheißen Astralreisen. Kurz und gut, es geht darum, der Körper besteht aus Fleisch und aus dem Geist, also praktisch die Seele praktisch. Und dann sind halt da so Tipps gestanden, dass man das selber ausprobieren kann. Praktisch, man kann den Körper von seinem Geist lösen. Ich habe das alles erst gar nicht geglaubt. Gell. Ich habe gedacht, das ist Humbug. Und irgendwann an einem Abend, da war es mir so langweilig, da habe ich das ausprobiert. Und da war halt die Instruktion gestanden, man muss sich in einen, wie sagt man, durch Hypnose, Selbsthypnose, in einen Zustand versetzen, wo man praktisch, wo der Geist vom Körper getrennt wird. Das heißt praktisch, ein Tipp ist zum Beispiel, man stellt sich vor, man fährt auf einer Achterbahn auf und ab. Und da wird man so vorstellen. Da wird mir eher schlecht bei der Vorstellung. Nein, das musst du dir, oder man gleitet auf einer Wolke dahin. Kannst du das vorstellen? Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja gut. Und dann löst sich der Körper vom. Nein, so schnell geht das nicht. Nee, so schnell geht das. Gut, dann habe ich mir halt das so vorgestellt. Ja. Eine Minute ist nichts passiert. Ja. 2 Minuten ist auch nichts passiert. Und auf einmal habe ich dann gemerkt, wie es mich voll ins Bettkissen neidrückt, der ganze Körper steif wird, also der ganze Körper, und dann habe ich gemerkt, wie es zum Beispiel das Gefühl war, das, meine Füße sind über mir, und es war auf jeden Fall total krass. Ich habe das Ganze dann abgebrochen, aber es war schon eine extreme Erfahrung. Also mein erster Rausch zum Beispiel, wie ich was getrunken habe, das war gar nichts dagegen. Ja gut. Hast du es einmal gemacht oder noch öfters? Ja, dann habe ich es halt wieder lassen dabei und dann wieder probiert. Und irgendwann dann, weißt du, das ist so, man kommt dann in den Zustand, man ist total, der Körper wird total starr und man verkrampft dann. Und einmal habe ich es dann geschafft, da habe ich dann gemerkt, in der Stereoanlage, da ist so ein Licht, so ein grünes, wie das immer näher auf mich zukommt. Und dann habe ich meinen Körper verlassen, ungefähr 1-2 Meter drüber. Das hört sich jetzt blöd an, aber das war wie wenn ein Ballon aufsteigt. Ich war voll bewusst. Also du hast dich quasi unten liegen sehen? Du hast auf dich runtergeguckt. Ja, ich bin vom Körper weggegangen. Naja, klar. Du hast deinen, du hast deinen Körper unten liegen sehen. Und bist hochgeschwebt. Ich bin aufgestiegen, so langsam wie ein Luftballon. Ja. Verstehst? Und was das Erste war, was ich dann, ich habe so eine Panik gekriegt. Das war ja total neu, das Gefühl. Schon wie das auf, das zugangen ist. Und wie gesagt, wie dann oben war, ich wollte bloß nur zurück. Das war eine totale Panik. Aber klingt auch interessant, ne? So könnte man doch gut mal nachts einen Ausflug machen, ne? Ja, so astralmäßig. Das ist auch im Buch beschrieben. Da kann man Leute ins Zimmer schauen und weiß Gott was. Wunderbar. Ja. Ich sollte mir das auch mal besorgen, das Buch. Und dann werde ich dann irgendwann schlafen, den Körper bei mir im Bett liegen lassen und so über Köln sausen und in das ein oder andere Zimmer gucken. Ja gut, ich muss aber weiterverzählen, das hat einige Risiken. Ja, natürlich, ich will darüber nicht scherzen jetzt. Ich habe dann das Ganze abgebrochen, hab bloß gedacht, ich will wieder zurück im Körper, und dann war ich wieder im Körper. Ja. Dann bin ich aufgestanden, hab gar nicht mehr gewusst, wie ich heiße, ich habe mir meinen Namen, meine Adresse sagen müssen, ich habe mich gar nicht mehr zurechtgefunden in der Welt. Verstehst? Das ist so eine extreme Erfahrung, ich war total weg. Ich hoffe, du hast es dann nicht nochmal gemacht. Na, Ich habe gesagt, das lasse ich. Jetzt ich ist immer Schluss. Sein. Stell dir mal vor, du kannst irgendwann nicht mehr dann in deinen Körper zurück. Ja, ja, eben. Dann bist du dazu verflucht, auf Astralreisen zu bleiben. Ja. Das wäre auch nicht so schön. Na, dann ist mein Körper ohne Leben. Ja. Ja gut, jetzt geht's weiter. Noch weiter? Ja. Dann ist es halt so gewesen, dann war zwei Monate gar nichts. Ja. Und auf einmal ist mir das im Schlaf gekommen. Das heißt, ich habe geträumt, ich fahre mit dem Auto, ganz normal auf der Straße, das war ein Traum. Mhm. Und dann habe ich die Sonne ganz hell gesehen im Traum. Und dann auf einmal ist wieder der Astralkörper aufgestiegen. Wie es halt im bewussten Zustand war, ab im Traum. Im Traum. Und dann? Und dann bin ich wieder aufgestiegen. Mhm. Bin aber wieder zurück, weil ich oben wieder dieselbe Angst gekriegt habe, aber bin dann wieder eingeschlafen. Und ich habe dann ständig, also die ganze Nacht, die schlimmsten Albträume gehabt. Also Bernd, lass die Finger davon. Ne? Auch von dieser, das ist so eine Art Selbsthypnose, glaube ich, die man da betreibt, wenn man solche Erfahrungen macht, ist dir und einem wahrscheinlich nicht sehr zuträglich. Ja. Ne? Und du hast es dann aber auch nicht wirklich nicht nochmal irgendwie erlebt oder praktiziert. Ja, doch, mir ist es dann nochmal im Traum gekommen und da war es so, ich habe mich praktisch gar nicht mehr dagegen wehren können. Mhm. Es ist zwar nicht jetzt ein Problem, aber hier und da kommt es immer wieder und wie gesagt, es ist total abnorm. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es gut ist, wenn man sowas macht, weil man ist ja für den Körper bestimmt. Denke ich allerdings auch. Also jetzt können wir nur alle hoffen, dass du im Traum nicht wieder heimgesucht wirst von so einem Ereignis und selbst wirst du es ja nicht mehr initiieren, ne? Nein. Auf keinen Fall. Nein. Eine Astralreise. Von einer Astralreise hat uns Bernd erzählt. Gut. 25 Jahre. Ich danke für deinen Anruf. Ja, mach weiter so. Tschüss. Tschüss, Bernd. Annette ist dran. Hallo. Und sie ist 31 Jahre alt. Jawohl. Hi. Hi. Das Thema bin sehr aufgeregt, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, also wenn man mit mir redet, muss man auch ein bisschen aufgeregt sein. Ja, ja. Erstmal. Also, ich wollte dir erzählen, dass ich die Nacht zum Tage mache. Aber nicht, wenn man sich das so vielleicht vorstellt als Partyvogel draußen, sondern ich brauche halt einfach diese Ruhe und die Atmosphäre nachts ich meine, Hause, wir, wenn wir alles sind, still ist. Ja, ich meine, wir Nachteulen, alle sind ja jetzt im Moment alle unter uns. Ne? Ich ja, mache das ja auch und ja. Ihr, die ihr zuschaut und zuhört ja auch. Es ist ja. Tiefe Nacht und wir sind alle hellwach. Ne? Ja, und das ist genau das Tolle und das brauche ich. Und du bist halt auch das Standardprogramm und gehörst zu dem Ritual dazu. Ja. Und das ist also so, diesen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus habe ich eigentlich schon von Kind an. Und seltsamerweise haben in meiner Familie alle Frauen dieses Problem oder diese Angewohnheit. Es geht also etliche Generationen zurück. Und so bin ich auch auf dich gekommen. Ah ja. Wann gehst du denn dann schlafen? So gegen 4:30, 5. Und, ja, so ähnlich wie ich. Ja. Ich gehe manchmal noch ein bisschen später schlafen. Ja. Und was kommt halt immer drauf an. Ist halt auch verschieden, als ich noch berufstätig war. Ich bin im Moment zu Hause, ich habe eine kleine Tochter. Mhm. Als ich natürlich noch gearbeitet habe, war das sehr viel schwieriger. Glaub ich, ja. Sehr problematisch und trotzdem habe ich es auch in dieser Zeit nicht geschafft, mir das abzutrainieren. Also du bist quasi, du hast so Gene in dir, solche Nachtaktivitätsgene. Wie lange schläfst du denn? Du kannst nicht so lange schlafen wegen des Kindes wahrscheinlich, ne? Nee, eben nicht. Das wollte ich nämlich auch noch erzählen. Das Kind hat genau dieses gleiche Phänomen. Ach, ist es ein Mädchen? Immer gedacht, wenn meine Tochter dann mal auf der Welt ist und dann kann ich endlich ein regelmäßiges Leben führen. Dann bin ich ja morgens voll wach. Aber dieses Kind schläft halt eben auch so. Ihr hättet einen Sohn bekommen sollen. Warum? Ja, weil das dich offensichtlich ja auf die Mädels immer überträgt. Ach so, das kann sein. Aber ich bin ja inzwischen wahnsinnig stolz darauf. Ich versuche nämlich mich inzwischen damit zu arrangieren und richtig stolz auch noch drauf zu sein. Das ist halt so was anderes. Jetzt sag mir doch mal bitte, wenn du jetzt uns immer schaust nachts, nun geht das ja nur bis 2 Uhr, was machst du dann zwischen 2 und 4:30? Also, es ist so. Es kommt auch noch dazu, dass mein Freund auch noch der absolut umgekehrte Fall ist. Der geht also wirklich mit Hühnern schlafen. Ah, das ist aber schrecklich. Das ist ganz schrecklich. Ja. Das kann auch zu Problemen führen. Glaube ich. Ja. Und es ist halt immer so, vor Domian kommt bei mir immer die Pflicht. Vor Domian wird dann gebügelt. Ach so, ich dachte, die eheliche Pflicht. Nein. Ja, das ist manchmal auch ein bisschen problematisch. Also mein Freund ist manchmal ziemlich sauer auf dich, weil er immer sagt, dass du unser Sexualleben zerstörst. Ehrlich? Ich habe gar nichts dagegen, wenn ihr während Domian auch ein bisschen euch vergnügt vom Fernseher. Ja, das könnte auch passieren. Ist immer ein bisschen problematisch. Durch den einen oder anderen Fernseher kann ich ja durchgucken. Und dann habe ich auch meinen Spaß, wenn ich dann hier sitze. Ja, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob mein Freund so mit zufrieden wäre. Erzähle mir, was du nach Domian machst. Nach Domian kommt die Kühe. Dann fange ich also an, einen Brief zu schreiben. Also ich schreibe unheimlich gern oder Gedichte. Und ich fange an zu basteln. Oder zum Beispiel in der Weihnachtszeit ist es Ritual, dass alle meine Plätzchen an Weihnachten entstehen in der Nacht. Ach, wie romantisch. Und nicht nur das, sondern die werden dann nachts gebacken, entweder vor deiner Sendung oder nach deiner Sendung. Und in dieser Domian-Stunde sitze ich dann also immer im Wohnzimmer in der Weihnachtszeit und beziehe diese Plätze. Und ich fühle mich sehr geehrt. Wir haben halt auch schon rumgesprochen, weil es brennt ja dann Licht. Ja. Wir haben also auch schon Nachbarn die Nase platt gedrückt am Fenster, die sich wohl gefragt haben, was macht die nachts immer da in ihrer Wohnung. Die warum backt Plätzchen und guckt einem fremden Mann ständig in die Augen. Ja, denken die Nachbarn. So ungefähr. Nette, kommst du denn so gesundheitlich mit dem Rhythmus hin? Ich habe da so meine Probleme ab und an. Also ich habe ab und zu Probleme, weil es ist ja nicht immer so, dass wir ausschlafen können. Es ist ja auch oft genug so, dass wir Termine haben. Und bei mir stellt sich jetzt das Problem, dass ich zum Beispiel ab nächste Woche wieder arbeiten gehe. Oh Gott, um wie viel Uhr geht's los morgens? Um 5. Um 5 Uhr? Wahrscheinlich um 5 Uhr aufstehen müssen, ja. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Dann, da musst du dich weiß ich halt auch noch gar nicht so ganz, wie ich damit umgehen kann. Kann ich dir gar keinen Tipp geben? Nee, ich nehme an, dass ich da halt wirklich etliche Tage brauche. Ne? Aber das also ich will dir erzählen, wenn ich Sommerpause habe oder wenn ich Urlaub habe, dann versuche ich mich so ein bisschen umzustellen. Und dann mache ich das so, dass ich nachdem die Arbeit dann vorbei ist, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht überhaupt nicht schlafe. Und dann bin ich so fertig, dass ich dann so allmählich wieder in so einen relativ normalen Rhythmus komme. Ja, genau so geht es mir auch. Das dauert halt wahnsinnig lange. Ne? Was wirst du arbeiten? Ich bin Beamtin bei der Post. Und da muss man so früh raus? Ja klar, Briefe sortieren. Nee, wenn man aber in der heutigen Zeit Beamtin bei der Post ist und die ihren Stellenabbau betreiben und dann kann es halt mal passieren, dass man irgendwo eingesetzt wird, wo man dann morgens dann 2 Stunden mit dem Zug hinfahren kann. Also liebe Annette, ich wünsche dir, dass du die Umstellung einigermaßen gut hinkriegst. Das hoffe ich. Dann auch werden wir uns ja für eine Weile verabschieden voneinander, ne? Wenn du arbeitest, geht das ja alles nicht. Nee. Also das muss noch drin sein. Das muss noch drin sein. Die Stunde, die ist dann der krönende Abschluss. Mädchen, hast du aber nicht mehr lange Schlaf. Von 2 bis 4:30. Müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ja, ich denke lass doch deine Sendung verlegen. Ja, vielleicht so auf 10 Uhr abends. Ne? Das wäre doch was, genau. Nee, aber schlimmstenfalls gibt es immer noch einen Videorekorder und da hätte ich also auch absolut keine Skrupel. Sehr schöne Idee. Annette, ich danke für deinen Anruf. Okay, und toi, toi, toi für den Berufseinstieg. Danke, tschüss. Das kann ich gebrauchen. Ja, tschüss. Es geht weiter mit Klaus und der ist 39 Jahre alt. Hallo Klaus. Hallo Jürgen. Ja. Ich hoffe, du kannst mich gut hören. Sehr gut, ja. Prima. Zum Thema Schlaf. Ja, Thema Schlaf und gleich an die Kollegin Annette. Ich bin also auch bei der Deutschen Post AG. Wir grüßen alle Postangestellten und Beamten. Ja, nee, machen wir mal sowieso, jetzt. Selbstverständlich. Sowieso. Und, bei der Post wird halt sehr viel nachts auch gearbeitet. Ja. Aber das Thema, worüber ich sprechen möchte, ist eigentlich ein bisschen anders gelagert. Und zwar, wie komme ich dann, wenn ich nach Hause komme, zur Ruhe. Wann kommst du denn nach Hause? Ja, das wäre so sehr unterschiedlich. Das wird heute wohl so 3 werden, morgen wird es 4:30. Bist du im Moment du bist bei der Arbeit im Moment? Ich bin bei der Arbeit. Ich mache gerade mit dem Fahrzeug Pause und nutze diese Pause mit dir zu quasi. Was machst du denn? Fährst du Briefe rum oder zum Beispiel. Ah ja. Ja. So, da kommst du irgendwann um 3:30 nach Hause. Richtig. Und wenn ich also dann nicht zur Ruhe komme, also es ist häufig so, dass ich also sehr, sehr gut einschlafen kann, aber es gibt also auch Nächte, da drehe ich also völlig am Rad. Und da gibt es also ein sehr profanes Mittel, und zwar hat dies der Pfarrer Kneipp erfunden. Man duscht dort mit einem satten, kalten Strahl, seine Beine bis zu den Knien. Satten, kalten Strahl? Richtig. Ja. Dasselbe wiederholt man an den Unterarmen bis zu den Ellenbogen. Und jetzt kommt eigentlich der Trick. Jetzt wird nicht abgetrocknet, sondern nur abgestreift. Die Beine mit den Händen und dann die Unterarme auch. Und dann geht man sofort, so halbfeucht ins Bett, legt sich ganz ruhig auf den Rücken, verschränkt die Arme auf der Brust und du wirst sehen, Und auch als Tipp an den an die Leute mit diesen Albträumen. Selbst da müsste es funktionieren, dass sie in Ruhe durchschlafen. Ehrlich? Also das ist eines meiner ganz großen Probleme, dass ich auch nicht gut einschlafen kann und nicht gut durchschlafen kann. Also wenn die, wenn ihr anderen auch noch Tipps habt, so wie Klaus jetzt, meldet euch bitte. Aber dieser Kneipp-Tipp ist natürlich interessant, ne? Obwohl ein bisschen nervig, dann auch immer da mit der kalten Dusche nachts da stehen. Ja gut, aber die Frage, Jürgen, die sich mir dann stellt, ist folgende. Was mir lieber, einen ausgeschlafenen Menschen am nächsten Tag vorzufinden oder gerädert aufzustehen, weil man muss ja raus. Mhm. Ja? Und dann ist man also fix und foxy. Ne? Klar, klar. Und ich habe also jetzt noch eine ganz kurze, kleine andere Geschichte. Ja. Was ich also immer mit im Bett haben muss, ist ein Teddybär. Ach, ein Teddybär. Klaus 39 geht mit einem Teddybär ins Bett. Ja, und der fährt also auch überall mit hin, in die Türkei, nach Frankreich, Griechenland, überall ist dieser Bär dabei. Fährst du für die Post so weit rum? Nein. Ich habe aber auch hin und wieder schon mal Urlaub. Ach so. Und da muss er auch überall hin. Und zwar hat das folgende Bewandtnis. Wir sind also vor einigen Jahren mit der Düsseldorfer EG nach Rosenheim gefahren zu einem Meisterschaftsspiel. Ja. Allerdings mit einem Pool von 6 Leuten. Und auf der Rückfahrt sollte ich eigentlich kurz hinter Frankfurt übernehmen. Und der Kollege fühlte sich so fit, weil er sich mit einer Mitfahrerin so prima unterhalten hat. Mhm. Und dann sind die weitergefahren und dann schließt diese Mitfahrerin ein und er hatte dann diesen berühmten Sekundenschlaf. Und er hat uns also ganz fürchterlich auf der Bahn abgehoben. Ja. Und wenn ich damals quer hinten in einem Vortransit liegend nicht diesen Teddybär im Nacken gehabt hätte, dann würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr mit dir hier sprechen können. Oh. Und da habe ich gesagt, also das war nicht mein Teddybär, du musst auch so einen Teil haben. Ja. Ja, und seitdem fährt er also überall mit hin und dient mir also auch ein hervorragendes Kopfkissen. Also das ist aber nicht der Teddybär von damals, sondern du hast einen ähnlichen dir besorgt. Ja, der ist so ähnlich. Der ist so ähnlich. Mhm. Ja, muss etwas größer sein. In Gedenken an diesen Glücksfall. Ja. Ja. Und kuschelst du mit dem auch? Ja, klar. Also, was sagen denn deine Frauen dazu? Deine Freundinnen? Meine Frau. Deine die Frau. Die findet das also ganz toll, weil dann rupf ich nicht an ihrem Kissen rum. Ach so, ja. Ich habe also auch noch zwei Riesenkissen und jeder von uns besitzt zwei Plümos, also ist also schon sehr, sehr verwegen in unserem Bett. Also ich glaube, ich habe ja die Leute alle beschimpft in meinem Buch, das ich mit Heller von Sinn gemacht habe, die so mit so Kuscheltieren ins Bett gehen. Ich glaube, ich muss das revidieren, ne? Also verstehe ich auch. Ich höre ja schon, dass harte Männer mit Kuscheltieren ins Bett gehen und nicht nur Tunten. Ja, jetzt musst du dir vorstellen, ich bin gut 1,85 groß und wiege so knapp 120 Kilo. Ich höre schon, dass du eine stattliche Erscheinung bist. Das merke ich an der Stimme schon. Ja, ja. Alles andere als feminin, ne? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja. Und trotzdem hat er einen Kuschelbär. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, die also jetzt nicht unbedingt einen Teddybär, aber andere Tierchen so mit sich rumschleppen. Aber Klaus, ich kenne in meinem Bekanntenkreis keinen Mann, der das macht. Gibt's nicht. Ja, ehrlich nicht. Also dann lügen die, das behaupte ich jetzt mal. Nee, glaube ich gar nicht mal. Selbst homosexuelle Bekannte haben das nicht. Ja, also verstehe ich nicht. Ja. Außer natürlich meine Freundin Heller von Sinn, die schläft mit 1000 Sachen um sich herum. Ja, das ist gut so. Klaus, ich danke für den Tipp in Sachen Knall. Gern geschehen. Ihr könnt euch das alle vorstellen, heute so gegen 5:30 werde ich in meinem Badezimmer stehen und mich mit kaltem Wasser so absprühen, wie du es mit einem, wie hast du gesagt, mit einem satten Strahl, ne? Kalten, also nicht jetzt, dass das so nagelt, ne? Sondern richtig schön. Ist klar, satt, ne? Und richtig eiskalt, ne? Ja, klar, braucht auch nicht lange. Und werde dann feucht ins Bett gehen. Ja. Ne? Also wie du es gerade beschrieben hast. Nur so abstreifen. Ist klar, ja, abgestreift. Wenn es funktioniert, kannst du mich ja nochmal zurückrufen. Gerne, ich würde dir gerne Feedback geben. Ja, Klaus. Ich bin also fast jede Nacht auf Tour. Allzeit gute Fahrt. Danke. Tschüss, Klaus. Tschüss, Jürgen. Tschüss. So, meine Lieben, 1.34 Uhr und 24 Sekunden. Und jetzt machen wir keine Schlafpause, sondern einfach eine kleine Trinkpause. We'll be right back. 1.35 Uhr und 35 Sekunden hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt Schlaf. Erzählt mir doch alles so rund um das Thema Schlaf, was euch dazu einfällt. Also, zwei Beispielfragen. Seid ihr schon mal schlafgewandelt? Ich würde sehr, sehr gerne mit einem Schlafwandler sprechen, weil ich das ein sehr, sehr abgefahrenes Phänomen finde. Und ich habe das natürlich noch nicht erlebt und habe in meinem Umfeld das auch noch nie erlebt. Also, wenn ihr da Erfahrungen selbst gemacht habt, versucht anzurufen, versucht durchzukommen, erzählt es mir. Und habt ihr vielleicht sehr ungewöhnliche Einschlafrituale? So nach dem Motto, wenn ich das und das nicht mache, kann ich nicht schlafen. Oder sonst irgendwas Komisches im Bett, was ihr so im Bett macht, um Bett herum und so weiter. Also schlafen ist unser Thema. 0180 5678 111, die Telefonnummer. Die Faxnummer 0180 5678 110. So, es geht weiter mit Anja und Anja ist 28. Hallo Anja. Ja, hallo Domian. Saugst du Staub da im Hintergrund? Nee, ich höre so ein seltsames Geräusch. Nee, mein Telefon ist manchmal nicht so ganz in Ordnung. Aha, wir unterhalten uns über Schlafen. Ja, ja. Ich wandle nicht im Schlaf, aber ich heule, lache und erzähle im Schlaf. Ach, was erzählst du denn im Schlaf? Also erzählen kann ich dann nur sagen, wie es mir wiedergegeben worden ist. Manchmal sehr widersinnige Sachen, also ein Beispiel von Krokodilen und Gefahr und so eine Sachen. Und ja, aus meiner Kindheit hatte ich zum Beispiel mal, dass ich mich im Schlaf mit meiner Oma unterhalten habe. Aha. Also ich habe mich in echt auch mit ihr unterhalten, habe das aber geträumt halt. Achso, die saß neben dir und du hast dich mit ihr unterhalten? Ja, ich habe geschlafen eben und habe geträumt, dass ich am Schreibtisch sitze und neben mir eine Murmel habe, also so eine Murmel halt, mit der man so gemurmelt hat. Mein Bruder kam rein, hat mir die Murmel weggenommen und ich habe ganz fürchterlich an der gehangen und habe dann wohl im Traum angefangen zu schreien, gib mir meine Murmel wieder und ja, hab halt meinen Bruder übelst beschimpft durch dieses Schimpfen. Im Traum, Im Traum, durch dieses Schimpfen und Meckern ist meine Oma, die im Wohnzimmer saß, aufmerksam geworden, kam zu mir ins Zimmer und sagt, Mensch, Anja, was ist denn los mit dir? Was machst du denn? Ich sage, der Gunnar, der hat mir meine Murmel weggenommen, die soll er mir sofort wiedergeben. Im Schlaf, ne? Ja, Klasse. Im Schlaf. Mhm. Am nächsten Morgen berichtete mir dann eben, dass ich im Bett gesessen hätte. Und du wusstest gar nichts davon? Ja, dass ich im Bett gesessen habe, nicht. Ich habe ja am Schreibtisch gesessen. Ja, ja. Nee, und also, dass ich mich dann tatsächlich mit meiner Oma unterhalten habe, wusste ich nicht, weil am nächsten Morgen dachte ich, ja, ich hätte das dann geträumt, die Unterhaltung. Nun, das ist lange her. Heute bist du 28 Jahre alt. Ja. Und das kommt immer noch vor, dass du in der Nacht erzählst. Ja, dass ich ein bisschen bruppele. Wer erzählt dir das denn wiederum? Entweder wenn ich bei Freunden schlafe oder bis vor kurzem mein Freund dann halt, den ich jetzt nicht mehr habe. Ist das ja unter Umständen auch sehr heikel, ne? Wir konstruieren mal folgenden Fall. Du hast einen Freund und bist vielleicht doch mal kurz mal zwischendurch auf Abwägen gewesen. Mhm. Bist ihm fremdgegangen oder so. Mhm. Oder hast einen anderen Geliebten. Und wenn du dann nachts erzählst, ist das natürlich heiß und heikel, ne? Ja, das kann für denjenigen verfänglich sein, trifft aber für mich nicht. Nein, natürlich, weil du natürlich nicht fremd gehst, ist mir klar. Aber wenn, ne, es könnte heikel sein, wenn man und so weiter, ne? Ja, genau. Weil bei dir natürlich nicht, das wollte ich damit auch gar nicht ausdrücken. hast du dich denn selbst schon mal aufgenommen? Wie aufgenommen? Ja, mit dem, dass du in der Nacht deinen Turm hast laufen lassen. Ach so, nee, das nicht. Das musst du mal tun. Ne? Ja, also wenn ich nachts reden würde, würde ich das mal irgendwie mir so bauen, weil das ist doch super spannend. Den eigenen wirren Geist dann mal dokumentiert zu haben. Ja, wirren Geist im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also du hast auf jeden Fall nicht Angst, dass du dich danach mal verplapperst? Nee, überhaupt nicht. Du hast eine saubere Weste, eine weiße Seele. Ja. Ne? Da kann nichts Übles rauskommen. Nö. Hast du denn in irgendeiner Weise so auch schon mal so Albtraumerinnerungen an die Nächte, dann, in denen du geredet hast, oder ist das normal alles? Ja, das weiß ich nun nicht. Also ich sagte schon, dass ich dann eben auch im Schlaf lache und heule und wenn ich denn heule oder wenn ich eben dann die ja besagten mehr oder weniger Albträume habe, dann wache ich halt auf und das Kopfkissen ist klatsch nass geheult. Ich bin verflennt und muss mich dann erstmal wieder sammeln. Ja, das war Anja, die nachts gerne mal ab und zu spricht. Ja, ich danke für den Anruf. Ja, bitte. Alles Gute, Anja. Ja, danke. Tschüss. Herzlich willkommen, Melanie, auch 28. Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend, Melanie. Mein Thema ist oder was heißt mein Thema? Das Thema meiner Beziehung ist eigentlich kontinuierlich Schlaf. Das Thema deiner Beziehung? Ja, richtig. Warum? Ja, das fing ursprünglich damit an, dass mein Freund Nachtschicht arbeitete, mhm. ich eben ganz normal tagsüber. Mhm. Das haben wir dann auch in den Griff bekommen. Und das nächste war, der schnarchte ganz fürchterlich. Und zwar in einer Lautstärke, dass sich wirklich Fenster nach außen wölben. Also ich habe mir das wirklich so vorgestellt. Mhm. Das war wahnsinnig laut. Und naja, auf jeden Fall hat mich das wirklich monatelang um den Schlaf gebracht. Und irgendwann wurde ich nachts also mal wach, weil der wirklich wieder so fürchterlich schnarchte. Mhm. Und es kam ein ganz lauter Schnarcher und dann kam nichts mehr. Ja. Und ist er gestorben? Nein, er ist nicht gestorben, aber ich stand dann irgendwann mal senkrecht im Bett und habe den gerüttelt. Mhm. Und dann atmete er also so wirklich ganz, ganz tief ein und zog so Luft. Und naja, auf jeden Fall haben wir dann beschlossen, das mal medizinisch behandeln zu lassen. Allerdings auch, ja, wie du es jetzt beschrieben hast. Mhm. Richtig, ja. Und dann stellte sich also heraus, dass er an Schlafapnoe leidet. Mhm. Wie nennt man das, Schlaf? Apnoe. Apnoe. Ja, das wird mit OE am Ende geschrieben. Was genau bedeutet das? Ja, das bedeutet im Prinzip, dass Menschen, die an dieser Krankheit leiden, nachts Atemstillstände haben, die sie selber dann natürlich nicht mitbekommen. Ich habe das gerade so scherzhaft gesagt. Da kann man dran sterben, wirklich, ne? Ja, ich habe das auch gedacht. Also wir haben mit mehreren Ärzten gesprochen und man hat uns also gesagt, es birgt natürlich ein gewisses Risiko, weil man natürlich unterversorgt mit Sauerstoff ist. Mhm. Aber man erstickt daran nicht, weil der Körper man wird vorher wach. Das heißt, ersticken wäre ja dann in dem Fall ein Kampf und davon würde man wach werden. Ja. Aber es ist natürlich fürchterlich erschreckend. Ja klar, Schlafapnoe hat er. Was macht man jetzt dagegen? Was macht man dagegen? Also es folgten dann eine Reihe von Untersuchungen und man musste dazu unheimlich vielen Ärzten und da musste der also auch 2 Tage in ein Schlaflabor. Mhm. Das heißt, man wird da nachts verkabelt und dann wird der Schlaf aufgezeichnet. Könnte ich kein Auge zumachen? Ja, das haben wir uns vorher auch überlegt. Mhm. Aber das funktioniert also ganz gut. Man bekommt da also auch ein gewisses Medikament. Ach so, die pumpen einem dann Schlafmittel ein. Ja, ich weiß nicht genau, aber es ist irgendetwas, was dann diese normale Körperfunktion nicht beeinträchtigt. Mhm. Weil das sollte natürlich schon möglichst authentisch sein. Mhm. Und und es funktioniert also. Und während des Schlafes in diesem Labor werden dann eben Gehirnströme und EKG und so weiter gemacht. Und und behandelt werden kann das eigentlich nur, wenn organische Sachen ausgeschlossen werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine krumme Nasenscheidewand hat oder sowas. Das könnte man ja operativ ändern. Sind denn die organischen Dinge ausgeschlossen bei deinem Freund? Soweit also das, was in irgendeiner Form operativ zu regeln wäre, ist ausgeschlossen. So, das ist ausgeschlossen. Und was macht man jetzt weiter? Ja, und jetzt haben wir im Schlafzimmer einen riesen Apparat stehen. Oh. Und daran ist eine Sauerstoffmaske angeschlossen. Das habe ich im Fernsehen schon mal gesehen. Wie erotisch. Ja, das ist hocherotisch. Jetzt liegt dein Freund, dein Mann mit... Im Prinzip müsste der sich also wirklich abends diese Maske umschnallen und dann damit schlafen. Tut das denn nicht? Na klar, die erste Woche hat er es natürlich getan. Und dann irgendwann hat er gesagt, er könnte damit also nicht schlafen. Mhm. Und da er das natürlich auch nicht jede Nacht hat, meinte er, dann ist das völlig ausreichend, wenn er dann merkt, er hätte irgendwas, wenn er das dann auch... Ich meine, du kannst ja, wenn es zu krass wird, ihm die Sauerstoffmaske einfach auf die Nase stülpen. Ja, in das der Nacht. Ist ganz prima. Und das Problem an der Sache ist nur, früher konnte ich nicht schlafen, weil er so geschnarcht hat. Ja. Und heute kann ich nicht schlafen, weil ich Angst habe, dass er keine Luft bekommt. Ja. Ist denn diese Maschine wenigstens ganz ruhig oder rattert die noch, wenn die... Ja, das surrt. Das surrt auch natürlich, noch? Natürlich, mein Gott. Das ist also ganz... ganz super und ich komme also mittlerweile mit 4 oder 5 Stunden Schlaf aus. Du Arme. Und du kommst wirklich aus oder du kommst nur auf 4 bis 5 Stunden Schlaf? Ja, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Mhm. Ich glaube ja, dass man sich da nicht dran gewöhnen kann. Ich glaube, dass jeder Mensch so ein bestimmtes Kontingent an Schlafvolumen braucht. Und wenn er es nicht kriegt, dann ist er einfach nicht fit und in Ordnung. Ich glaube, also ich kann es mir nicht ab- oder umtrainieren. Ich kann es einfach nicht. Ich gebe es auf jetzt mittlerweile. Mhm. Also ich habe irgendwann mal gesagt, wir müssen da mal was dran ändern und das kann einfach gar nicht so weitergehen. Mm. Und Also, aber also eigentlich müsste er doch wieder, um auch ein bisschen Rücksicht auf dich zu nehmen, doch wieder diese Maske aufziehen. Doch, natürlich, klar. Dann bist du die Sorge los und du solltest dir vielleicht, mit sowas schlafe ich auch, solche Ohrstöpseln reintun, dann hörst du das Surren nicht von der Maschine. Ja, ich bin immer etwas panisch. Also ich habe jetzt wirklich Angst, wenn er neben mir liegt. Ich werde also mehrmals nachts wach und höre dann, wie er atmet oder ob er atmet. Und ich weiß nicht, also mittlerweile ist das wirklich zur fixen Idee geworden. Mein Gott, wie alt ist er? 30. 30, also ihr seid blutjunge Leute. Wie soll denn das weitergehen? Das ist eine berechtigte Frage. Die nächsten 30 Jahre richte dich darauf ein. Genau, also wenn ich abends ins Schlafzimmer komme, dann sieht das so aus, als ob ich da einen Schwerstpflegefall habe. Das ist also ein völlig netter, junger, vernünftigerer und mobiler junger Mann. Ich wünsche euch, dass er das irgendwie jetzt in den Griff bekommt, dass du auch ein bisschen sorgloser schlafen kannst. Ja, im Prinzip ein zweites Schlafzimmer. Wir haben schon mal überlegt, ob wir uns irgendwie so ein Babyfon oder sowas anschauen. Ja, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, ein zweites Schlafzimmer. Dann in einem anderen Zimmer. Ja, das wäre bestimmt die beste Lösung, bestimmt, ja. Das Problem ist nur, das geht an, wenn ein Geräusch da ist und wenn er anfängt zu schnarchen, dann habe ich hast das Babyfon am Piepsen. Die ganze Nacht das Babyfon. Ne? Oh je, schläft er gerade? Nein, der arbeitet heute. Ja, dann grüß ihn herzlich von mir. Werde ich tun. Tschüss, Melanie. Tschüss. Jetzt kommt Sascha. Und Sascha ist 23. Hallo, Sascha. Ja, hallo, Domia. Hallo. Schönen guten Abend erstmal. Ja, schönen guten Abend. Erstmal Glückwunsch zu deiner Sendung. Ne? Ich danke dir. Und ja, ich bin eigentlich genau die Person, die in einem solchen Schlaflabor arbeitet. Ach. Ja. Als was? Als bist du Arzt oder? Nee, Arzt. ich mache jetzt hier meinen Zivildienst. Du bist so jung für als ausgebildeter Arzt schon zu arbeiten. 23 Jahre Zivildienstleistender. Richtig, ja. Genau. Ich mache hier meinen Zivildienst hier im Schlaflabor. Jetzt im Moment auch? Im Moment. Ich sitze jetzt gerade im Moment vor meinen Computern hier und die Patienten liegen zwei Räume weiter und schlafen vor sich hin und schnarchen natürlich auch vor sich hin. Ne? Kannst du mal den Hörer in Richtung Patienten halten? Können wir das Schnarchen mal hören? Nee, Gott sei Dank kann ich das hier nicht hören. Also das ist ja das. Siehst du die? Zwei Räume weiter. Also kannst du die sehen, die Patienten? Hast du Monitore? Ich habe hier zwei Monitore. Ja. Die werden also mit Videokamera überwacht. Das wird auch auf Video aufgezeichnet. Mhm. Und ich habe hier noch zwei riesengroße Computermonitore und dort laufen halt diese Kanäle ein wie EEG und die Atmung kann ich hier genau sehen. Und du überwachst das quasi alles? Ich überwache das. Ist denn da auch noch ein Fachmann bei dir, irgendein Arzt oder zumindest ein Krankenpfleger, eine Schwester? Ist jetzt im Moment keiner hier, nein, aber es ist auf alle Fälle immer jemand telefonisch erreichbar. Also wenn hier irgendetwas schieflaufen sollte, das ist hier alles wunderbar abgesichert. Und ich könnte also jederzeit jemanden hier erreichen. Also, jetzt sitzt du da und beobachtest Menschen beim Schlafen. Richtig, genau. Liegen die in Einzelzimmern? Die liegen hier in Einzelzimmern. Und was sind das für Leute? Was für Probleme haben die? Ja, das hat ja meine Vorrednerin schon wunderbar erklärt. Ne? Schnarchprobleme zum Beispiel. Richtig, genau. Mhm. Dieses Schlafapnoe-Syndrom behandeln wir hier hauptsächlich. Hauptsächlich, ne? Das sind also wirklich hauptsächlich Leute, die halt des Tages über Tagesmüdigkeit klagen. Und die kommen dann halt zu uns hin und meistens wird dann halt festgestellt, dass diese Leute unter einem Schlafapnoe-Syndrom leiden. Dass die halt also diese Aussetzer des Nachts haben, ne? Kurzzeitig aufhören zu atmen und Und liegen die alle jetzt mit Sauerstoffmasken da? Im Moment noch nicht, nein. Wir machen also im Moment eine diagnostische Nacht. Und ich denke mal, morgen oder übermorgen wird dann mit einer Therapie begonnen. Also aber wenn jetzt jemand anfängt zu ersticken, kannst du das frühzeitig sehen und eingreifen? Das sehe ich hier sofort. Also man kann hier die Sauerstoffsättigung im Blut überwachen und wenn die rapide in den Keller geht und das gefährliche Ausmaß annehmen sollte, dann stürme ich also sofort rüber und wecke diese Patienten. Was sind das für Leute? In welchem Alter ungefähr? Ja, ich habe eben schon von meiner Vorrednerin gehört. Ihr Partner ist wohl 30 Jahre alt. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Hauptsächlich haben wir hier Patienten, ich würde mal sagen, ab 45 aufwärts. Männer hauptsächlich? Und gibt es auch Frauen? Es gibt auch einen erstaunlich hohen Anteil an Frauen. Also im Moment habe ich hier zum Beispiel eine Patientin. Und die schnarcht auch? Die schnarcht auch, das kann ich hier jetzt gerade wunderbar sehen, ja. Das kannst du gerade sehen. Ja. Ich überlege gerade, warum ich das bei Männern okay finde und bei Frauen ausgesprochen unerotisch, wenn Frauen schnarchen. Wie geht's dir? Das weiß ich auch nicht. Wie geht's dir denn? Also, ja. Also ich frage jetzt den privaten Sascha, nicht den medizinischen Betreuer da. Ich finde das natürlich auch unerotisch, wenn eine Frau neben mir liegt, ne, und die schnarcht vor sich hin, das ist natürlich ganz klar. Aber ich sag mal, wir haben ja auch einen Großteil an Patienten, die sind äußerst übergewichtig. Mhm. Ja, und hin und wieder kann man das halt dadurch beheben, diese Schnarcherei, dass man einfach ein paar Kilo abnimmt. Ja. Wann schickt ihr denn die Leute abends in den süßen Traum? Ja, also die Patienten werden bei uns hier ab 8 Uhr abends verkabelt. Mhm. Das dauert pro Patient, also je nachdem, wie schnell ich damit fertig werde, dauert das pro Patient eine gute Dreiviertelstunde. Mhm. Und dann bin ich mit allen drum und dran, mit Verkabeln und Rechner hochfahren und sowas alles, bin ich so gegen 10 Uhr fertig. Und dann müssen die auch pennen? Oder dann können die noch ein bisschen was machen in dem Zimmer? Also es sollte nach Möglichkeit hier natürlich so ablaufen, wie die Patienten auch zu Hause schlafen. Mhm. Ja, also wenn würdest du bei mir alt aussehen? Ich würde dann, müsstest du mich morgens um 6 verkabeln? Ach so, wenn ja, ich zu klar, euch natürlich ein Nachtmensch, ne? kriegen die denn ein Schlafmittel, dass sie schlafen können? Nein. Nein. Wie gesagt, also das sollte bei uns läuft das so ab, dass die Leute hier hauptsächlich so schlafen sollten, wie sie zu Hause natürlich auch ins Bett gehen. Das heißt, wenn ein Mann natürlich vorher noch 2 Bier oder 3 Bier trinkt, dann kriegt er die bei uns natürlich auch. Ach, die kriegt man dann auch? Die kriegt man auch. Und wenn man noch vorher ein bisschen Fernsehen gucken will, kann man auch Fernsehen gucken bei euch? Kein Problem, ja. Das ist auch in den Zimmern, die Zimmer sind so ausgestattet. Richtig, genau. Ah, ja. Da ist ein Fernseher drinne. Aber ich stelle es mir trotzdem sehr schwierig vor, mit dem ganzen Kabelsalat zu pennen. Ich habe selber damit noch nicht geschlafen. Mhm. Ich stelle es mir auch schwierig vor, aber so was ich von den Patienten, so die Rückmeldung, die ich kriege, die können das. Ist das wohl meistens kein großes Problem. Was ist nun, wir alle müssen ja mal Pipi machen nachts vielleicht. Ja. Wie geht das denn dann mit den ganzen Kabeln? Ja, bei Männern ist das natürlich nicht so das Problem. Die haben eine Flasche ans Bett, ne? Da geht das schon. Aber die schämen sich doch dann, wenn du die währenddessen dann beobachtest mit deinem Monitor. Ja, da kriegt man, also muss ich natürlich das Auge zumachen. Ah ja, ne? Ist klar. Ja, klar, da wird dann einfach weggeguckt und rumher angeschaut oder sowas. Ist klar, ja. bei Frauen sieht das dann so aus, die melden sich dann und ich komme dann da mit dem Nachtstuhl hin und dann geht das dann schon irgendwie mit den Kabeln. Mhm. Das muss halt einfach gehen. Und wie lange sind die in der Regel bei euch, die Patienten? Du meinst jetzt wie viele Nächte? Die Woche? Ach so, das läuft ungefähr über 3 Nächte. Ach so, länger nicht. 3 oder 4, je nachdem, wie schnell wir damit durchkommen. Mhm. In der ersten Nacht wird dann meistens eine diagnostische Nacht gemacht. Mhm. Und wenn die gut verläuft und man gut erkennen kann, wie hoch dieser, wie viele Aussetzer die Patientin hat, wenn man das gut erkennen kann, dann wird sofort mit einer Therapie begonnen. Und die dauert dann auch nochmal über 2 Nächte. Mhm. Und sind diese Therapien und das, was man dann infolge von den Therapien vielleicht noch anordnet, ist das effektiv? Du meinst jetzt dieses Gerät, was die Vorgängerin oder meine Vorgängerin schon angesprochen hat? Ja, klar. Das also die bekommen dann von uns so ein CPAP-Gerät mit nach Hause, mit so einer Maske, und die müssen dann halt zu Hause dieses Gerät benutzen. Ja, also du kannst das ja hervorragend erklären, wie ein Fachmann. Möchtest du mal in den medizinischen Bereich rein? Hatte ich nicht vor, nein. Ja. Ich habe mir einfach nie diesen Zivildienstplatz ausgesucht, weil es halt interessant war. Es war was anderes, als wie auf einer normalen Station oder im Altersheim zu arbeiten. Ne? Wie lange musst du es noch machen? Ich bin jetzt im 8. Monat, also noch gut 3 Monate. 3 Monate. Mhm. Und immer nachts? Immer nachts. Das heißt, hauptsächlich nachts. Ich habe natürlich auch Tagdienst. Ne? Ja. Also in der Regel kennen wir beide uns auch gut durch allnächtliche Begegnungen. Zumindest visuell, ja visuell. Klar. Sascha, das war sehr interessant. Ja. Danke für deinen Anruf und grüße auch die Kollegen, die noch. Mache ich auf alle Fälle. Ne? Alles Gute. Ciao. Tschüss. Martin, 29 oder 24? Hallo Martin? 24. Hey, grüß dich. Hallo. Ja. Also, wir unterhalten uns auch über das Schlafen. Ja, genau. Ohne dabei einzuschlafen, hoffe ich. Kommt's dir so vor? Nein, nein, überhaupt nicht. Erzähl es mir, was du mir zu erzählen hast. Meine Geschichte ist die Geschichte eines Abtrünnigen. Aha, eines Abtrünnigen. Ja. Rätsel über Rätsel. Rätsel über Rätsel, genau. Ja, es geht um mein Abitur. Ja. Und zwar, ich erschien zur Prüfung nicht. Mhm. Das ist meine Geschichte eigentlich. Also was für eine Spannung. Schlief und schlief und schlief. Ach, ich habe nach den schlimmsten Verschlafern gefragt, ne? Ja, genau. Du hast deine Abi-Prüfung verschlafen? Ich habe sie verschlafen. Das gibt's ja gar nicht. So ist es. Alle Leute sterben vor Aufregung vorher und du verschläfst sie. Und ich verschlafe sie. Wann sollst du da sein? Um wie viel Uhr morgens? Oh, um 8 Uhr ging es los. Und wann bist du aufgestanden? Ja, mit dem Anruf halt um 8.30 Uhr oder 8.35 Uhr. Hm, immerhin kam ein Anruf. Immerhin kam der, ja. Und zwar mein Direktor, also der Direktor der Schule, das muss man sich mal vorstellen. der rief an. Ja, er hat gesagt, hier, mach die nun, mach mal voran. Wir warten alle, die ganze Kommission sitzt hier. Was? So in etwa. Was hat er denn gesagt? Ja, er sagte so ungefähr, ja, Herr bla bla bla, ja. Wollen Sie nicht auch erscheinen zum Abitur? Und ich sagte, was? Ja, natürlich. Was ist denn los? Ja, Sie haben heute Morgen Abitur. Und dann fiel es mir wirklich wie der Traum aus den Augen, ja. Hast du es denn geschafft dann noch? Ich hab's geschafft. Also ich war um 9 dann an der Schule, meine Mutter fuhr mich hin. Ja. Und ich hatte dann noch 2 Stunden Zeit und es war ein tolles Ergebnis. Nämlich? 11 Punkte. 11 Punkte entsprechen einer Durchschnittsnote von? Ich weiß nicht, 2,0. 2,0, 11 Punkte, grandios. Trotz Verschlafer. Ja, genau. Danke für deinen Anruf. Schön, dass es gut gegangen ist. Ja, natürlich. Tschüss. Jetzt begrüße ich den Marc, der ist 23. Ich bitte die Regie, mir zu sagen, auf welcher Leitung. Hallo? Hallo, Marc? Grüß dich. Ja, Marc. Hi. Hallo. Ich habe deine Sendung ja schon seit 1 Uhr angeschaut und hast ein sehr interessantes Thema. Ja. Und ich kenne mich da so einigermaßen mit Traumdeutung aus. Ah, ja. Und wollte noch zu den Christian und zu den Bären was sagen. Also, versuchen wir den Traum zu deuten von Christian, war das, glaube ich, ne? Genau. Der von dieser schwarzen Gestalt immer verfolgt wird. Von dem Mönch, ja. Von dem Mönch. Einem gesichtslosen Mönch, ne? Genau. Der läuft auf der Treppe immer hinter ihm her. Genau. Ich denke, dass das unter anderem ein sehr mit der Psyche was zu tun hat. Naja, sicher, mit was sonst? Weil, genau, und das Unterbewusstsein. Mhm. Weil ich denke, wenn jemand, oder wenn man das träumt, ich werde von was verfolgt, ich laufe davon, sage ich jetzt mal. Dann ist ja sowas, ich habe irgendein Problem in der beruflich oder wie auch immer und möchte davon wegkommen. Mhm. Kann das aber nicht, aus irgendwelchen Gründen auch immer, weil ich, wie auch immer. Was sagt denn diese totenähnliche Gestalt überhaupt aus? Ja gut, die Gestalt, gut, die äußert sich halt auf jetzt bei ihm zum Beispiel, dass es halt ein Mönch ist. Mhm. Das könnte jetzt irgendein Wesen oder wie auch immer auch sein, aber er sieht ja das Gesicht nicht. Mhm. Aber was heißt das? Was bedeutet das? Gut, ich meine, so würde ich das sehen, weil er durch das, dass er das Gesicht ja auch nicht sieht, wird ihm auch, oder erkennt er vielleicht auch das direkte Problem auch, glaube ich, nicht. So sehe ich das. Mhm. Weil wenn das ja eindeutig wäre, das wäre... Und er hat ja nur selbst die Assoziation gehabt, dass das mit Tod etwas zu tun hat. Also wie würdest du das denn einordnen? Ich würde es jetzt nicht als Tod einordnen. Ich denke, dass er irgendwie ein Problem hat. Das ist ihm nicht so bewusst oder das kann er nicht so... das ist nicht so greifbar, sage ich jetzt. Nicht so klar. Also ich will mal sagen, ich will dir nicht zu nahe treten. Soweit hätte ich es auch interpretieren können. Also konkreter kannst du es nicht sagen. Ich würde sagen, dass er eben einfach ein Problem hat, weil er wusste es ja generell nicht, was für ein Problem das war. Dann sag mir noch ein Wort zu Bernd mit dem Astralleib und der Astralreise. Ja, genau. Also ich habe sowas Ähnliches auch schon mal erlebt beziehungsweise geträumt, dass ich also dass ich meinen Körper von oben, sage ich jetzt mal, gesehen habe. Mhm. Und das ist also, was ich zu dem sagen wollte, ist es so, dass ich weil er das ja wieder geträumt hat, sage ich jetzt mal. Marc, mach's mal ganz kurz, wir haben ganz wenig Zeit noch. Sag mal einen konkreten Satz dazu noch. Ja, dass er, ich sag mal, durch das, dass er das jetzt erlebt hat und es dann wieder geträumt hat, dass man sich, dass sich so reingesteigert hat, sage ich jetzt mal, dass er das wahrscheinlich nicht so richtig verarbeitet hat, so würde ich das jetzt interpretieren. Nun gut, wir lassen das dabei, Marc, weil die Sendung gleich zu Ende geht. Ja. Danke für den Anruf und tschüss. Die Versuche zu interpretieren. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Das war unsere Sendung Schlaf in der Technik Jeanette Krause und ich wünsche euch jetzt einen guten Schlaf, so ihr denn jetzt zu so früher Stunde schon ins Bett geht. Aber egal wann ihr ins Bett geht, schlaft schön und ich mache die Kneipgeschichte gleich mit dem satten Strahl und